dann gibt es natürlich auch Einträge, die jetzt auf schon ein bisschen auf die Zukunft gehen. Da gibt es zum Beispiel den Eintrag von Christian Dreirosen, der Kunst und Humor 2 machen will. Und zwar will er das im Februar 2011 und bis März 2011 machen. Also es gibt schon welche innerhalb eurer Reihen, die planen für die entferntere Zukunft. Und mein Tipp, mein Vorschlag ist einfach, seid da nicht zu langsam, sonst rennt euch die Situation voraus und ihr seid wieder in der Defensive und könnt nur darauf reagieren. Darf ich einen ganz kleinen Nachtrag noch bringen? Da wir vorhin vom Bauvorbescheid geredet haben, ganz kurz zum Abschluss von uns. Bauvorbescheid, IKEA ist ja durch. IKEA kann natürlich immer noch zurücktreten, noch läuft die Zeit. Ich wollte einfach nur mal sagen, ich kann mir vorstellen, dass da noch was passiert von den Anwohnerinnen, die nicht mehr so viel Lust drauf haben. Augen auf, Ohren auf. Also Feuerlöscher TV hat auch gehört, dass da noch was geplant ist. Alles klar. Ja, wir wissen nicht, was kommt. Aber vielleicht sitzen dann schon die nächsten Investoren in den Startlöchern. Und es entzieht sich unserer Kenntnis, was da denn auf uns zukommt. Also, man muss ja auf alles gefasst sein. Das ist ich denke, wir können es sicher auch nicht jetzt noch so viel darüber debattieren. Also man kann nur sagen, vielleicht ergibt sich ja auch was mit dem Kulturbahnhof. So, solche Pläne, glaube ich, werden auch diskutiert und das wird dann noch alles ein bisschen dauern, ne? Wie das denn soweit ist. Also immerhin werden da, denke ich, solche Überlegungen auch eine Rolle spielen, diese vielen Künstler jetzt in der Kaserne dann irgendwo vorkommen zu lassen. Also dass wir da nochmal... Ich denke, das spricht den Möglichkeitssinn an, frei nach Musil. Ja, also die Möglichkeit, Sinn zu schärfen. Dass also alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Aber sich sozusagen wirklich an den Realitäten orientieren und gucken, dass man rechtzeitig eben, wie Heiner erwähnte, das warnende Wort nehme ich da gerne an und denke, das werden die anderen auch verstanden haben und so sehen sie es auch rechtzeitig in die Hufe zu kommen. Ebenso der Appell von Christoph vorhin, die Vernetzung sozusagen auch wieder stärker aufzunehmen, nehme ich auch gerne an, leite das auch gerne weiter. Das ist auch eh das, was besprochen wird. Und im Moment geht es jetzt ja gerade unter Hochdruck darum, sich selber zu positionieren. Danach kann man dann eben auch noch wieder stärker nach außen gehen, weil jetzt fängt es an, sich innen zu tragen und zu laufen. Wie es sich dann in Zukunft weitertragen wird und wie wir das Ganze auch finanzieren und gewuppt kriegen, das ist ein ähnlicher Fragenkatalog, wie wir ihn damals versucht haben, in dem alten Frappant zu wälzen. Ja, mit Modellen und Überlegungen und was, wie, wo, warum, weshalb, wohin. Das ist, da treffen sich Wunsch und Utopie und realistische, harte Fakten. Und man sollte eben für sich einen möglichst schnellen und guten Weg finden. Ja. Achso, ich würde nur noch mal sagen, www.feuerlöscher-tv.com. Da könnt ihr auch noch mal schauen bezüglich IKEA, Frappant-Wahnsinn. Das ist alles schon ein bisschen länger her, aber wer das noch mal videologisch aufarbeiten möchte für sich, kann da noch mal auf die Seite gehen. Dankeschön. Okay, dann also, und schönen Gruß an Zerstörer. Okay, ja, das ist ganz intim. Nochmal vielleicht zum Schluss, da wir jetzt gerade bei Literatur schon waren, können wir so kleine Vorschläge machen. Einmal ein Buch von André Holm. André Holm ist vielleicht einigen bekannt. Er wurde vor 3 Jahren kurzfristig ins Gefängnis gesteckt, weil er unter anderem, weil er den Begriff Gentrification in, verwendet hat. Und ein ähnlicher Begriff oder derselbe wurde bei Flugblättern einer Gruppe verwendet, die dafür verantwortlich gemacht wurde oder wo der Verdacht besteht, dass sie für direkte Aktionen zuständig ist. Er ist nun mittlerweile von diesem Vorwurf freigesprochen und kann sich auch unbeobachtet vom Verfassungsschutz oder anderen Freunden dieser Zeit bewegen. Er hat ein neues Buch rausgebracht, das heißt Wir bleiben alle. Gentrifizierung, städtische Konflikte um Aufwertung und Verdrängung. André Holm ist der Autor, ist ein kurzes Buch, ist circa 76 Seiten lang und beim Unrast Verlag erschienen, kostet glaube ich 87. Dann gibt es noch vielleicht zur mehr humoristischen Unterhaltung ein neues Buch von Robert Jarowoy. Robert Jarowoy als Altonaer Bezirkspolitiker gut informiert über die persönlichen und auch nicht so persönlichen Beziehungen unter den verschiedenen anderen Bezirkspolitikern, hat ein Buch veröffentlicht im VSA-Verlag, gerade ganz neu erschienen. Das hat den Titel Chinagate Altona. Und der Untertitel ist Der Kommissare Hohmann, Kasakioglu und Stepanopoulos vierter Auftritt. Wie ich mir sagen ließ, ein sehr unterhaltsames Buch. Ich möchte mich am Schluss der Sendung nochmal bedanken bei allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Das ist einmal Dodo Atten, dann Benjamin Heger, Skolan Alvord, Judith Hamann, Tina und Maike von der Kanikea-Initiative in Altona, Michael Sauer und Christoph Twickel. Und ich hoffe, dass jetzt demnächst die folgende Sendung hier eintrudelt. So lange jetzt Musik. Es geht weiter mit Ornette Coleman, Endless. Tschüss und schönen Tag noch. neue Entwicklungen bahnen sich an, zumindest was das FSK-Programm anbelangt. Neue Entwicklungen der Gestalt, dass die folgende Sendung wird eine Endlosschleife sein, aber nicht uninteressant. Endlos warten wir oder könnt ihr hören, Tat and Tickle von ihrer CD Tat and Tickle Trio 2002, 15 Tracks, die nach circa 70 Minuten sich wiederholen, bis dann um 20 Uhr Klingklong an den Start geht. Klingklong, die Sendung für improvisierte Musik und neue Klangwelten mit einem speziellen Thema. Ich versuche es jetzt gerade schnell herauszufinden, was das spezielle Thema ist. Das fällt mir jetzt leider schwer, aber auf jeden Fall eine interessante Sendung, die um 20 Uhr beginnt. Der Transmitter gibt darüber Auskunft oder die Webadresse des FSK-Sender-Kollektivs Kombinats www.fsk-hh.org. Und nun hatte ich noch eine Bitte von Dodo Atten, der einen Text sprechen möchte, quasi als Abschluss oder vielleicht Nachwort zu den vorangegangenen Diskussionen. Ich übergebe. Der Text heißt Der gebaute Traum, ist also ein Appell für die Schaffung eines Klimas, in dem neue Ideen gedeihen können, an uns alle, aber eben auch an die Mütter und Väter der Stadt, die meinen zu lenken und zu denken. Eine der Theorien für Gentrifizierung ist der doppelte Invasionssukzessionszyklus. Demzufolge stehen die Kreierenden selbst die ersten Invasoren, vornehmlich auf der Suche nach bezahlbaren Arbeitsräumen, da. Somit verhalten sie sich problematisch. Viele sind sich dessen durchaus bewusst. Sie beleben Leerstände und schaffen ein neuartiges Umfeldmilieu, das besser in Wert gesetzt werden kann. Sanierung, Abriss, Neubau. Und schaffen damit das Umfeld für die zweite Invasorenwelle, laut Definition die Gentrifiers. Die vorherigen Gruppen, die dort zuvor ansässig waren, werden immer stärker verdrängt und es erfolgt eine Quadratmeterpreisaufwertung von zumeist innenstadtnahen, ehemals marginalen Quartieren oder Wohnvierteln. Ganz so einfach verhält es sich hier aber nicht. Es stellt sich vielmehr die Frage nach Ethik und Moral auf Seite der Regierenden in Verbindung mit Wirtschaft und Grund- und Gebäudebesitzenden. Wo fängt ethisch-moralisches Handeln an? Wo die Profitgier? In wessen Häusern, also Architektur, umbauter Raum, wird was von wem in der Stadt mit welcher zugrunde liegenden Intention geschaffen? Kurzfristige Rendite oder nachhaltiger Aufbau und Entwicklung einer prosperierenden, kulturell, sozial und wirtschaftlich funktionierenden Gesellschaft? In einem Land, das arm ist an natürlichen Ressourcen, sind die Kräfte des Geistes gefordert und unbedingt förderungswürdig. Da Kultur zweifelsfrei der größte Katalysator und Chance einer der nicht, in Klammern, nicht nur architektonisch Boulevardisierung preisgegebenen Gesellschaft ist, gilt es, den die Möglichkeit schaffenden Kulturvermitteln zu helfen, einen Bewusstseinswandel herbeizuführen und ihre Handlungsparameter ethisch, moralisch, kulturell, sozial und wirtschaftlich neu zu bestimmen, frei nach Musil den Möglichkeitssinn zu trainieren. Also die Schaffung eines Klimas, in dem neue Ideen gedeihen können. Vielen Dank.